Da ergriff Samuel die Ölflasche und goss sie über sein Haupt aus, sodann küsste er ihn und sprach, damit hat dich Jahwe zum Fürsten über sein Volk Israel gesalbt. Du sollst über das Volk Jahwes herrschen und sollst es aus der Gewalt seiner Feinde befreien. Und dies mag dir als Zeichen dafür dienen, dass dich Jahwe zum Fürsten über sein Erbe gesalbt hat, wenn du heute von mir gegangen bist, wirst du beim Grabe der Rahel an der Grenze von Benjamin auf zwei Männer stoßen, die zu dir sagen werden, die Eselinnen, die du suchen gingst, haben sich gefunden. Aber dein Vater denkt nicht mehr an die Eselinnen, sondern sorgt sich um euch und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Gehst du dann von da weiter und kommst zur Eiche Tabor, so werden dort drei Männer zu dir stoßen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen, einer führt mit sich drei Böcklein, einer drei Brotlaibe und einer einen Schlauch Wein. Die werden dich grüßen und dir zwei Laibe Brot geben, die nimm von ihnen an. Hernach kommst du nach Gibea Gottes, an der Stelle, wo die Säule der Philister steht, und wenn du an jenen Platz in der Stadt kommst, wirst du einem Trupp Propheten begegnen, die von der Opferstätte herabkommen. Vor ihnen her ertönt Harfe, Pauke, Flöte und Zither, während sie selbst in prophetischer Begeisterung sind. Da wird dann der Geist Jahwes über dich kommen, dass du gleich ihnen in prophetische Begeisterung gerätst und dich in einen anderen Menschen verwandeln wirst. Und wenn du so diese Zeichen eintreffen siehst, so tue, was sich dir darbietet, denn Gott ist mit dir. Und geh mir voran nach Gilgal hinab, ich werde dann zu dir hinabkommen, um Brandopfer darzubringen, um Heilsopfer zu schlachten, 7 Tage warte zu, bis ich zu dir komme und dir kundjo, was du tun sollst. Als er nun den Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Inneres, und alle die genannten Zeichen trafen an jenem Tage ein. Als sie dorthin nach Gibea kamen, begegnete ihm ein Trupp Propheten, und der Geist Gottes kam über ihn, so dass er sich mitten unter ihnen wie ein verzückter gebärdete. Als aber jedermann, der ihn von früher her kannte, sah, wie er sich gleich den übrigen Propheten verzückt gebärdete, da fragten die Leute einander, was ist denn mit dem Sohne des Kis vorgegangen? Gehört denn Saul auch zu den Propheten? Da wandte ein Mann von dort ein, aber wer ist denn ihr Vater? Daraus ist die sprichwörtliche Redensart entstanden, gehört denn Saul auch zu den Propheten? Als nun seine prophetische Erregung zu Ende war, ging er nach Hause. Da fragte Sauls Vetter ihn und seinen Knecht, wohin seid ihr gegangen? Er sprach, die Eselinnen zu suchen, und als wir sie nirgends fanden, begaben wir uns zu Samuel. Da sagte Sauls Vetter, teile mir doch mit, was Samuel zu euch gesagt hat. Saul antwortete seinem Vetter, er hat uns mitgeteilt, dass die Eselinnen gefunden seien. Was aber Samuel in Betreff des Königtums gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Da berief Samuel das Volk zu Jahwe nach Mizpah und sprach zu den Israeliten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten hergeführt und habe euch aus der Gewalt der Ägypter und aller der Königreiche, die euch bedrängten, errettet. Ihr aber habt jetzt euren Gott verworfen, der euch ein Helfer war in allen euren Nöten und Drangsalen, und sagtet, nein, sondern einen König sollst du über uns bestellen. Nun denn, so stellt euch vor Jahwe auf nach Stämmen und Tausendschaften. Hierauf ließ Samuel alle Stämme Israels herantreten, und es traf den Stamm Benjamin. Darauf ließ er den Stamm Benjamin geschlechterweise herantreten, da traf es das Geschlecht der Matriter. Darauf ließ er das Geschlecht der Matriter Mann für Mann herantreten, da traf es Saul, den Sohn des Kis. Als man aber nach ihm suchte, war er nicht zu finden. Da fragten sie noch einmal bei Jahwe an, ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Jahwe antwortete, ja, er hält sich bei dem Gepäck verborgen. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er mitten unter das Volk trat, überragte er jedermann im Volk um Haupteslänge. Da sprach Samuel zum ganzen Volke, habt ihr gesehen, dass ihm, den Jahwe erkoren hat, im ganzen Volke keiner gleichkommt? Da brach das ganze Volk in den Ruf aus, es lebe der König. Danach trug Samuel dem Volke die Gerechtsarme des Königtums vor, schrieb sie in ein Buch und legte dieses vor Jahwe nieder. Dann entließ Samuel das ganze Volk, jeden in seine Heimat. Auch Saul ging heim nach Gibea und zwar geleiteten ihn die Tapferen, denen Gott das Herz gerührt hatte, einige Nichtswürdige aber sagten, was kann uns der helfen? Und verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk.